And the walls kept on burning down. If you close your eyes, it does almost feel like nothing changed at all. And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Sicher unterwegs. Bayern 3 Verkehrsupdate. Ein Hallo auf die Schützen, da geht's erstmal auf die A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Geislind und Schlüsselfeld. Da hat's einen Unfall gegeben. Und auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn für Raststätte Frankenhöhe Nord. Nach dem Unfall ist da auch noch immer gesperrt. Die Stelle wird über die Rastanlage umfahren. Aktuell gibt's gerade 13 Kilometer Stau ab Aurach. Euch allen eine gute, vor allem sichere Fahrt. Und weiter geht's. Mit allen Hits von heute. Bayerns Hitradio Nummer 1. Oh, he gives me respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing. sat down and I've been crying my head. What you had for something cold. Das ist Teddy Swims hier in Bayern 3 mit Bad Dreams. Ich wünsche euch hier an der Stelle einen schönsten Mittwochabend um 20.37 Uhr. Und aktuell ganz viel über Damiano David geredet. Das ist ja der Musiker aus Italien, der auch schon ESC gewonnen hat. Und mit seiner Band Måneskin eben. Und da hat er letztens so erzählt, ja, seine Freundin, die ist immer eher ein bisschen später dran. Und deswegen erzählt er ihr halt, hey, wir treffen uns schon eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Termin. Also es sind zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie um 18.30 Uhr oder so zum Essen abredet. Ja, um 8.15 Uhr vielleicht würde er oder so sagen. Damit auch relativ recht. Auch relativ recht. Abseits alle, wenn wir einen bekannten Freundeskreis haben. Tja, wenn Menschen halt einfach so ein bisschen notorisch, dann muss man da halt auch ein paar bisschen härtere Waffen vielleicht auffallen. Und das wird jetzt nur echt drüber geredet. Wer denn eigentlich seine Freundin ist, dabei kennen wir die auch alle. Die hören wir nämlich auch hier öfter mal in Bayern 3, jetzt auch mit einem neuen Song. Damion und David ist nämlich mit Dove Cameron zusammen. Too Much gibt's jetzt von ihr in Bayern 3. Speak up if I got something to say, 'cause it ain't over. same.